wollte keine Sekunde mit dir versäumen. Tag für Tag erneut bin ich über dich erfreut. Ich liebe deine Anwesenheit. Doch leider muss ich eingestehen, wir werden niemals Seite an Seite gehen. Wir werden immer Abstand halten müssen, da wir in zwei verschiedenen Welten leben. Jeden Tag sag ich dir, ich werde dich vermissen. Ich weiß, es hilft nicht viel weiter, doch muss es weitergehen. In diesem Meer von Farben, alle du erschaffst, in diesem Meer von Glück, du hast es geschafft. Ich bin süchtig nach der Liebe, ich bin süchtig nach dir, ich bin süchtig nach der Liebe, doch du bist nicht bei mir. Ich sitz an einem Tag, Schmerz so reich, ging etwas schief, als ich erwachte oder als ich dachte, alles ist so wunderschön. Es fällt ein Blatt, ein Gedanke mit ihm, es schwimmt auf der Oberfläche. Näher kam ich nie an dich ran. Es sinkt unter die Wasserhaut. So nah kam ich nie an dich ran. Ich kann es spüren, ich möchte dich verführen. Ich möchte dich berühren, doch du bist nicht da. Du lässt mich allein täglich aufs Neue. Warum lässt du es nicht sein? Bleib doch einfach bei mir. Bleib doch einfach bei mir. Ich bin süchtig nach der Liebe, ich bin süchtig nach dir, ich bin süchtig nach der Liebe, doch du bist nicht bei mir. Kannst du mich hören? Ich bin für dich da. Ich weiß nicht, ich bin immer für dich da. Ich kann mich nicht mehr selbst ernst nehmen, möchte mir das Leben nehmen. Nur weil du nicht da bist, weil es dich nicht gibt. Ich würde dich so gern lieben, doch du bist in einem unbekannten Land. Ich möchte dir vertrauen, doch wie soll ich es auf dich bauen? Du bist weg. Du bist weit, weit weg von mir. Von hier. Von dem, was man kennt. Doch bist du auch schöner und gescheiter als alles, was man kennt. Ich bin süchtig nach dir, nach deiner Liebe zu mir. Ich gebe dir meine Liebe und hoffe, du weißt, was mit dir anzustellen. Ich bin süchtig nach dir.